Good morning. Guten Morgen. I'm wide awake. Daniel is wide awake. Daniel und ich sind schon wach. At least he looks wide awake. Zumindest sieht Daniel wach aus. I hope you are wide awake too. Ich hoffe, dass du auch schon munter bist. Verse 11. Vers 11. And the judgment, because the ruler of this dark world has already received his sentence. Und Gericht, weil der Herrscher dieser dunklen Welt sein Urteil bereits erhalten hat. Wow. Wow. The ruler of this dark world, which is the devil, we know that. Der Herrscher dieser dunklen Welt, und wir wissen, dass das der Teufel ist. He has already received his judgment, his just sentence. Er hat bereits sein gerechtes Urteil empfangen. Guys. Leute. The theology that so many Christians have about the devil, for me it makes very little sense. Für mich macht die Theologie, die viele über den Teufel haben, sehr wenig Sinn. You know, there is a defeated devil. Da ist ein besiegter Teufel. And we live in such incredible fear. Und wir leben in solcher Angst. God has spoken the sentence over the devil. Gott hat das Urteil über den Teufel gesprochen. And that sentence has not just been spoken by anybody, it's been spoken in the high court of heaven. Und dieses Urteil wurde ja nicht von irgendjemandem gesprochen, sondern vom obersten Gericht des Himmels. The high court in heaven has said, devil, you are defeated. Das oberste Gericht des Himmels hat gesprochen, Teufel, du bist besiegt. You have been judged as a loser and as a liar. Du wurdest als Verlierer und Lügner erfunden. It kind of keeps shocking me when I see how much authority people think the devil has. Es schockiert mich fast ein wenig, wenn ich sehe, was die Leute denken, wie viel Autorität der Teufel hat. How many Christians have more faith in what the devil can do than in what Jesus did to the devil? Wie viele Christen haben mehr Glauben an das, was der Teufel tun kann, als was Jesus ihm angetan hat? The devil has been judged. Der Teufel ist gerichtet. The sentence has been spoken. Das Urteil wurde gesprochen. And it can never be revoked. Und es kann nie mehr rückgängig gemacht werden. See, this is why I've come to a belief. Deshalb bin ich zu der Überzeugung gelangt, that spiritual warfare is not against the devil that can do anything to me. Dass der geistliche Kampf sich nicht gegen den Teufel richtet, der mir etwas antun kann. But spiritual warfare is against all the lies of the devil to try to convince me that he still has power. Sondern der geistliche Kampf ist gegen all die Lügen des Teufels, mit denen er versucht, mich zu überzeugen, dass er immer noch Macht hat. You know, and once we understand that, sobald wir das verstehen, that the devil has been judged and he has no authority and no power and we must not live in fear. Dass der Teufel verurteilt wurde, keine Macht oder Autorität hat und wir nicht in Angst leben müssen. You know, once we understand that, we will live in incredible faith. Dann werden wir in unsagbarem Glauben leben. And there is nothing anymore that will make us afraid of a defeated foe. Und dann gibt es nichts mehr, was uns Angst vor einem besiegten Widersacher einjagen könnte. He has been judged. Er wurde gerichtet. And he has received his sentence. Und er hat seinen Urteilsspruch erhalten. You know, one day the Lord showed this to me. Eines Tages zeigte der Herr mir, that many times when Christians have this attack of demonic and diabolical fear, dass oft, wenn Christen diese Attacken von teuflischer, dämonischer Furcht haben, and then they think that they are actually afraid, und dann glauben, dass sie wirklich Angst haben, the Lord showed me this. Da sagte der Herr zu mir, he said, what the devil is doing, he's putting the fear that he has of the Christians back on the Christian and convince him that they are afraid. Der Teufel macht Folgendes. Er legt den Christen die Angst auf, die er vor ihnen hat, und überzeugt sie davon, dass sie es sind, die Angst haben. See, there is a judged enemy that is terrified of you. Es gibt also einen besiegten Feind, dem vor dir graut. He knows that the judgment has been spoken against him. He doesn't have any doubt. Er weiß, dass das Urteil gegen ihn gesprochen wurde. Da hat er keinen Zweifel daran. So because he knows that and he also understands that he has no authority over anybody. Weil er das weiß und weil er auch weiß, dass er keinerlei Autorität über irgendjemanden hat. What is he doing? Was macht er da? He's continually trying to convince the Christian that this is not true. Er versucht ständig, die Christen davon zu überzeugen, dass das nicht wahr ist. So he's scared of you and he's trying to put that fear back to you, telling you that you are scared of him. Er hat also richtig Angst und versucht nun diese Angst auf dich zu übertragen, damit du dich vor ihm fürchtest. So, stand up in faith. Also, steh auf im Glauben. And say, devil, you have already received your judgment. Und sage, Teufel, du hast dein Urteil schon erhalten. I will never accept the fear that you are trying to put on me, because that's the fear that you have of me. Ich werde niemals die Angst annehmen, die du versuchst, auf mich zu übertragen, denn das ist die Angst, die du vor mir hast. One day I was in another country. Ich war einmal in einem anderen Land. And there was a teenage girl that was messing with some demonic stuff. Und dort war ein Teenager-Mädchen, die mit dämonischem Zeug zu tun hatte. And these people spent half the night trying to cast out some demons. Und die Leute brachten die halbe Nacht damit zu, ein paar Dämonen auszutreiben. You know, finally they called me into the scene. Schließlich riefen sie mich dazu. And I walked into, stepped into this place. Und ich kam dorthin. And I don't think it was 1 minute and everything was settled. Und in vielleicht einer Minute war alles erledigt. And one of the leaders there got so upset with me. Einer der Leiter war so sauer auf mich. I mean, upset in a sense, but also happy. Also einerseits sauer, aber auch glücklich. He's like, Reinhard, this is ridiculous. Er sagte, Reinhard, das ist absurd. We're praying the whole night, we're fighting with these demons, we're rebuking them. Wir beten die ganze Nacht, kämpfen mit diesen Dämonen und weisen sie zurecht. You walk in here and in less than a minute everything is over. Dann kommst du und in einer Minute ist alles vorbei. Here's what I said to these people. Folgendes sagte ich diesen Leuten. I said, you know why? Wisst ihr warum? Because I know who I am in Christ. Weil ich weiß, wer ich in Christus bin. The devil knows who I am in Christ. Der Teufel weiß, wer ich in Christus bin. And the devil knows that I know who I am and I know who he is. Und der Teufel weiß, dass ich weiß, wer ich bin und wer er ist. So there's nothing more to discuss. Deshalb gibt es keine Diskussionen mehr. Out. Raus. And he runs. Und er rennt davon. You see, but as long as he can convince you that he has not yet been judged. Aber er will dich davon überzeugen, dass er nicht gerichtet ist. He is still the God of this world. Immer noch der Gott dieser Welt ist. Who has a lot of power and a lot of authority. Der viel Macht und Autorität hat. And you've got to walk in this fear because you never know what he's going to do. Und dass du immer in Furcht leben musst, weil man nie weiß, was er tun wird. He's around every corner trying to get you. Und dass er an jeder Ecke lauert, um dich zu kriegen. Once you understand it, sobald du das begreifst, and once you really know this in your heart, und es wirklich in deinem Herzen verstehst, the devil knows this, weiß der Teufel, oops, game over. Oops, das Spiel ist aus. Look, schau, he has received his sentence. Er hat sein Urteil empfangen. Enforce it. Setz das durch. You have power, you have authority, enforce the sentence that Jesus spoke over him. Du hast Macht und Autorität, also setze das Urteil durch, was Jesus über ihn gesprochen hat. Close your head to your heart to his lies. Verschließe dein Herz vor seinen Lügen. You know, it makes me sad because I used to be this person. Mich macht das so traurig, denn ich war auch mal so jemand. When I see how many people are tormented by the devil because they believe his lies. Wenn ich sehe, wie viele Menschen vom Teufel gequält werden, weil sie seinen Lügen glauben. It was me until the Lord opened my eyes. So war ich, bis der Herr mir die Augen öffnete. Then it was game over. Dann war das Spiel vorbei. See you guys tomorrow. Bis morgen.